Häuser war nicht zu erreichen. Seine Handynummer hatte Klein nicht. Und die Nummer, von der aus er Klein mehrfach angerufen hatte, stellte sich als Anschluss einer Telefonzelle heraus. Laser hatte offenbar so viel Angst, dass er versuchte, unterzutauchen. Ohnehin war es klüger, Laser nicht telefonisch zu kontaktieren, nachdem Frau Bernziger ihn ermahnt hatte, jeden Kontakt mit ihm zu melden. Es blieb Klein nichts anderes übrig, als zu Laser zu fahren. Lasers Atelier lag am Anfang der Remi-Straße, im Haus gleich neben der Odeon-Apotheke, oberste Etage. Atelier im Abendrot. Ja, bitte? Ich bin's, Klein. Herr Rabbiner? Ja? Ich wollte gerade etwas Kleines essen gehen. Aha. Aber koscher gibt's hier in der Gegend nichts. Oh. Wir können was trinken. Ich komm runter. Sie gingen in ein Café bei der Schifflände, wo sie eine einigermaßen ruhige Ecke fanden. Ich nehme an, Frau Benziger hat schon mit dir gesprochen. Ja, gleich am Tag nach dem Mord. Und, hat sie dich konkret verdächtigt? Sie hält sich bedeckt. Aber ein verlassener Liebhaber passt immer. Das fanden Sie ja auch. Und Alibi habe ich auch keins. Nein, mir solltest du auch. Alibi heißt auf Lateinisch anderswo. Aber du warst ja nicht anderswo, sondern genau da, wo der Mord geschah. Ich habe ihr einfach gesagt, dass ich zu Hause war im Bett und geschlafen habe. Hm. Das ist ja wohl glaubwürdig. Es gibt Zeugen, die auf dem Parkplatz auch ein anderes Auto gesehen haben. Dann glauben Sie mir also? Halten wir dir mal zugute, dass du die Ambulanz angerufen hast. Übrigens, wenn die Polizei deine Telefondaten überprüft, wissen die sehr schnell, dass du das warst. Ich habe mit Kims Smartphone telefoniert. Wie bitte? Ja, es lag neben ihm. War beim Aufprall wohl aus seiner Tasche gefallen. Es leuchtete noch. Darum habe ich es gesehen und gleich benutzt. Und wo ist es jetzt? Ich habe es versteckt. Und die SIM-Karte habe ich entsorgt. Oh, Laser, hör mir zu. Es ist noch nicht zu spät. Geh zur Polizei und erzähl ihnen die Wahrheit. Nein, Herr Rabbiner. Ich bin gerade dabei, mir hier in der Stadt etwas aufzubauen. Mein ganzes Kapital steckt in diesem Atelier. Und es läuft ganz gut. Ja. Aber wenn jetzt sowas kommt, Mordverdacht, dann kann ich gleich wieder dicht machen. Nein, da hilft nur eins. Ich muss den Mörder finden. Und dazu benötige ich Ihre Hilfe. In Gottes Namen, Laser, wie soll ich dir denn helfen? Also, Herr Rabbiner, Kim ist immer wieder, wenn er ein, zwei Tage seine Ruhe brauchte, nach Grindelwald gefahren, in das Chalet seiner Mutter. Außer den Nachbarn und mir wusste kaum jemand, dass er Zeit dort verbringt. Er hat das Häuschen erst vor etwa 2 Jahren als Rückzugsort entdeckt. Wie gesagt, Kim spürte in der letzten Zeit irgendwelchen alten Dingen nach. Gesprochen hat er darüber nie. Nur einmal, bevor er an einem Samstag wieder nach Grindelwald gefahren ist, hat er gesagt, dass es eine Sache gibt, die er zu Ende bringen muss. Deshalb fahre er in die Berge, wo er sich mit einem Blick auf Eigermönch und Jungfrau wieder einklicken kann, wenn ihm alles zu viel wird. Vorgestern, nachdem diese Kommissarin mich 1,5 Stunden gegrillt hatte, ist mir eine Eingebung gekommen. Ja? Wenn ich die Lösung für Kims Tod finde, dann dort. In Klein machte sich Unmut breit. Es war Lasers gutes Recht, seinen eigenen Weg zu gehen, mit allem zu brechen, was war. Aber warum musste dann in der größten Krise unbedingt wieder ein Rabbiner her? Und zwar nicht einer der charedischen Kollegen seines Vaters. Nein, wieder er, Klein, der Rabbiner für alle Quartalsjuden oder Vierteljahrhundertjuden. Also, was hast du im Chalet gefunden? Ehrlich gesagt, ich konnte mich einfach nicht überwinden, seine Sachen zu durchstöbern. Aber irgendetwas stimmte nicht. Dann mach es nicht so spannend. Was er sich da an die Wände gehängt hatte. Ja? Ich habe nichts gegen französischen Impressionismus, aber billige Monet-Drucke an Schalle-Holzwänden. Ich fürchte, hier irrlichtert der Geschmack seiner neuen Liebe. Ah ja. Aber wichtiger ist dieser Zettel hier. Er lag auf seinem Arbeitspult, eingeklemmt in ein Buch. Laser griff in die Innentasche seines Jacketts und zog ein Blatt hervor, das er auf dem Tisch entfaltete. Klein erkannte eine handgeschriebene Liste mit Namen, alle abgekürzt, von denen die meisten mit rotem Filzstift durchgestrichen waren. Um einen der nicht durchgestrichenen Namen war ein schwarzer Kringel gezeichnet. Über allem stand in Großbuchstaben das Wort Zeugen. Zeugen? Wofür? Weiß ich auch nicht. Aber er scheint sich für irgendetwas eine Menge Absagen geholt zu haben. Und diese Namen kannst du dir einordnen? Was ist das da für ein Name im Schwarzen Kreis? Wer ist Domi H.? Wahrscheinlich Dominik Hurni. Ein alter Schulfreund von Kim. Klosterschule Schwyz. Aha. Diesen Hintergrund hat man Kim nicht angesehen. Aber die wurden dort getrimmt fürs Leben. Und was macht dieser Hurni jetzt so im Leben? Irgend so ein Überflieger. Ja. Hat an der ETH studiert, dann ein Start-up gegründet, wo er Software für logistische Prozesse entwickelt hat. Heute macht der Laden Millionen Umsatz. Ah, ja. Hurni wohnt in Freienbach, die Firma steht in Cham. Wohnsitz und Firma in zwei Steuerparadiesen. Das Zeitalter der Nerds. Bei ihm würde ich eher sagen, ein Angeber. Aber Kim hat ihn irgendwie gemocht. Er war einer der wenigen Menschen aus seiner Jugend, zu denen er noch Kontakt hatte. Wenn dieser Dominik Hurni aus seiner Klasse ist, dann könnten die Durchgestrichenen ja auch ehemalige Mitschüler sein, oder? Ja. Jedenfalls glaube ich, man müsste mal mit Dominik sprechen. Mhm. Wenn er auf der Liste steht, wird er wohl auch wissen, wovon er Zeuge ist. Das kann sein. Vor allem glaube ich, dass diese Liste mit dem zusammenhängt, was Kim in letzter Zeit so beschäftigt hat. Von dem du meinst, dass es mit seinem Tod zu tun hat. Könnte immerhin sein, oder? Also, du vermutest, dass dieser Dominik Hurni etwas weiß, das dir weiterhelfen könnte, den Mörder zu finden. Ja, dann frag ihn in Gottes Namen. Aber wozu brauchst du mich dabei? Wir haben uns nie besonders gemocht. Und jetzt, wo Kim tot ist und ohnehin jeder weiß, dass er mich verlassen hat, gibt es keinen Grund mehr, mir irgendetwas zu erzählen. Deshalb möchte ich, dass Sie mich zu Dominik begleiten, dass Sie ihn anrufen und um ein Gespräch bitten. Laser, warum soll er gerade mir, einem wildfremden Menschen, Dinge verraten, die er dir nicht verraten würde? Glauben Sie mir, Herr Rabbiner, Sie haben eine andere Wirkung auf Menschen als ich. Sie sind Rabbiner. Und außerdem haben Sie so etwas, das den Menschen Vertrauen einflößt. Das ist eine ganz seltene Gabe. Ja, ja, ja. Und Sie waren der letzte Mensch, der Kim lebend gesehen hat. Laser, bitte, nimm jetzt diesen Zettel und geh damit zur Polizei. Sag von mir aus, dass Kim dies in deiner Wohnung aufbewahrte, wenn du von deiner eigenmächtigen Suche im Salon nichts erzählen möchtest. Jedenfalls soll die Polizei sich damit herumschlagen. Jetzt sind wir wieder gleich weit wie gestern. Wieso? Sie sind extra zu mir gekommen, um mir zu helfen. Und sobald ich sage, worum es geht, schicken Sie mich wieder zur Polizei. Ja. Ein Verdächtiger, der selbst Material zur Untersuchung mitbringt, das die Polizei auf andere Spuren bringen soll. Das ist doch lächerlich. Aber du bist doch gar nicht verdächtig. Die Diskussion haben wir schon geführt, Herr Rabbiner. Also, wie steht's? Werden Sie mich zu Hurni begleiten? Mit Rivka redete er den ganzen Abend nicht über das Vorgefallene. Es gab anderes zu besprechen. Sie standen vor dem Kauf eines neuen Autos. Und da sie sich entschlossen hatten, erstmals einen Neuwagen zu kaufen, hatte Rivka überraschende Begeisterung entwickelt. Erstmals konnten sie Farbe und Extras auswählen. Klein zögerte, ihr zu sagen, sie solle sich aussuchen, was sie wolle. Das hätte sie als Gleichgültigkeit aufgefasst. Irgendwann spät abends im Bett schaute Rivka ihn plötzlich an. Etwas verstehe ich gar nicht. Hm. seinen Offener. Der hat doch Laser verlassen. Und erzählt, er habe jemand Neuen. Ja. Wieso hört man eigentlich nichts von diesem Neuen? Wieso wissen wir bis jetzt nicht einmal, wer das ist? Und ob es ihn überhaupt gibt? Herr de Mirtok schaute erstaunt hoch, als Klein ihm ein Sprüngli-Päckchen mit Truffe du jour auf die Rezeption legte. Oh, für mich? Ja. Da ich ohnehin einen Termin hier habe, wollte ich mich für Ihre Freundlichkeit von neulich revanchieren. Ach, das habe ich doch gerne gemacht. Doch, danke, wirklich. Herr Rabbiner, Sie müssten sich hier noch eintragen. Aha, auf diesem Tablet hier? Ach, ich mache das für Sie. Mit wem haben Sie einen Termin? Mit Ihrer Tochter. Sie treffen meine Tochter? Genau. Ja, ich rufe Sie gleich herunter. Danke. Nilüfer? Ja? Kızım, kommst du bitte runter? Dein Besuch ist da. Tamam, Baba. Hadi, görüşmek üzere. Sie kommt sofort, Herr Rabbiner. Wenn Sie sich so lange dort aufs Sofa setzen... aber passen Sie besser auf Ihr Smartphone auf. Ja. Sie können sich natürlich auch gerne ins Kondolenzbuch für Kim Nuffner eintragen. Nein, danke. Ich setze mich kurz hin. Guten Tag, Herr Rabbiner. Ah, Frau Demirtok. Nett, dass Sie so kurzfristig Zeit für mich haben. Ja, leider nur eine halbe Stunde. Das ist schon in Ordnung. Freitagnachmittag ist für mich auch immer sehr knapp. In wenigen Stunden beginnt ja das Schabbat. Gehen wir doch in mein Büro. Gerne. Wurde Ihnen schon mitgeteilt, wann die Beerdigung ist? Nein, noch nicht. Die Leiche wurde zwar von der Polizei freigegeben, aber offenbar hat man seine Mutter noch nicht erreicht. Hm. Die ist irgendwo in Asien. Ah ja? Mhm. Stellen Sie sich vor, sie kommt zurück und findet statt ihrem Sohn nur noch ein Grab vor. Ich nehme an, Sie wollen noch einiges über Kim wissen. Sie haben am Telefon gesagt, dass Sie das Bedürfnis haben, Gespräche mit Menschen zu führen, die ihn gekannt haben. Ja, das stimmt. Wie lange kannten Sie sich denn? 4 Jahre. Ich habe ihn kurz nach meinem Stellenantritt kennengelernt. Mochten Sie ihn? Er war besonders. Authentisch. Ich glaube, das hat das Publikum gemerkt, auch die Jungen. Die schauen ja sonst solche Sendungen nicht. Aber Kim war bei denen extrem beliebt. Er war ein Mensch, der hielt, was er versprochen hatte. Wie soll ich das verstehen? Wir kannten uns von einer Reisesendung, die er moderierte, bevor sie ihm Vaishno anboten. Und wir verstanden uns auf Anhieb gut. Es reizte mich sehr, bei der neuen Show dabei zu sein, und ich fragte ihn, ob das möglich sei. Er versprach mir, sich darum zu kümmern, und obwohl er mit der Produktion nicht viel zu tun hatte, konnte er mich als Produktionsassistentin durchsetzen. Aber am Schluss waren Sie es nicht mehr, oder? Stimmt. Das ist unglücklich gelaufen. Der Produzent hatte vor einigen Monaten einen Hirnschlag und musste sofort ersetzt werden. Der Nachfolger brachte dann seine eigene Assistentin mit, aber ich war von Anfang an dabei. Und der Erfolg der Sendung war auch mein Erfolg. Deshalb habe ich diese Betreuungsaufgabe freiwillig übernommen, um wenigstens noch eine Verbindung zu haben. Aber ich habe gelesen, die Sendung sollte Ende Jahr abgesetzt werden. Das stimmt. Wie hat das Kim aufgenommen? Er war da pragmatisch. Es lag nicht an ihm, das wusste er. Es war der neue Produzent, der die Sendung zu sehr aufgeblasen hat. Zu viele Extras, die Leute überhaupt nicht interessieren. Hm. Und was hätte Kim gemacht nach dem Ende der Sendung? Er war ein heißer Kandidat für ein neues Format, das im nächsten Jahr anlaufen soll. Etwas Richtung Talkshow. Und da wären Sie wieder dabei gewesen? Das weiß ich nicht. Wir haben mal darüber gesprochen, aber er hat sich nicht festgelegt. Er hatte auch den Zuschlag noch nicht. Es gab einen Konkurrenten, Roberto Müller. Ah. In 2 Wochen sollte das Casting stattfinden. Der große Roberto Müller gegen Kim Nuffener. Das war sicher auch ein Kampf der Generationen. Müller ist doch bestimmt schon über 50. Für Müller ist diese Sendung die letzte große Chance. Sonst ist er am Ende. Hier ist ja das große Sparen ausgebrochen. Da können alte Stars nicht durchgeschleppt werden. Was glauben Sie? Könnte Roberto Müller Kim umgefahren haben? Oder jemanden beauftragt, es für ihn zu tun? Um ihn auszuschalten bis nach dem Casting? Ich weiß nicht. Das ist eine Hypothese der Polizei. Haben etwa Sie mit Frau Benziger darüber gesprochen? Hat sie diese Information über Müller von Ihnen? Ja, ich habe mit ihr gesprochen. Aha. Aber jeder hier wusste von der Konkurrenz zwischen den beiden. Jeder hätte das erzählen können. Klein hatte sich auf einen etwas mühsamen Heimweg gefasst gemacht. Rivka hatte das Auto für Einkäufe gebraucht, deshalb wollte er mit Tram und Bus heimfahren, was mehrmaliges Umsteigen bedeutet hätte. Doch Frau Demirtok machte gerade Dienstschluss und nahm ihn im Wagen mit stadteinwärts. Frau Demirtok, wie kam es denn, dass Vater und Tochter zusammen beim Fernsehen gelandet sind? Das ist eine eigene Geschichte. Nicht alltäglich? Nein. Ich habe vor meinem Vater beim Fernsehen angefangen. Aha. Damit hat sich mein Mädchentraum erfüllt. Und dann ist mein Vater von einem Tag auf den anderen entlassen worden. Er arbeitete bei den Storag-Werken in Winterthur. Vielleicht erinnern Sie sich, die haben vor 3 Jahren eine ganze Produktionsstätte ins Ausland verlegt und in der Schweiz fast 2000 Stellen gestrichen. Ja, genau. Mein Vater war Anfang 50, zu jung für die Frührente. Wissen Sie, was das für einen anatolischen Patriarchen bedeutet, wenn er keinen Lohn mehr heimbringt? Mhm. Gerade damals war eine Stelle am Empfang vom Fernsehen ausgeschrieben. Ich riet meinem Vater, sich zu bewerben und bot ihm an, ein gutes Wort für ihn einzulegen. Mhm. Und für den Fall, dass er die Stelle bekommen würde, musste er mir 2 Dinge versprechen. Erstens, seinem Cousin in der Türkei, der schon lange darauf drängte, mich zu heiraten, endgültig Bescheid geben, dass ich für ihn nicht zu haben sei. Zweitens musste er mir erlauben, von zu Hause auszuziehen, in eine eigene Wohnung. Aha. Mhm. Er lachte mich aus. Ich war ja nur eine kleine Nummer am Fernsehen. Wie sollte ich ihm da eine Stelle beschaffen können? Aber er bewarb sich dennoch und es gelang mir, ihm einen Gesprächstermin zu vermitteln. Er erhielt die Stelle und konnte direkt zum Fernsehen wechseln, ohne einen Tag Arbeitslosigkeit. Beeindruckend. Er muss Ihnen sehr dankbar gewesen sein. Naja, mit der Dankbarkeit ist es so eine Sache. Es ist ihm nicht leicht gefallen zu akzeptieren, dass er seine neue Stelle mir verdankt. Aber an die Abmachungen hat er sich gehalten. Ihr Vater hat mir gesagt, er hätte auch Ihren Bruder gerne beim Fernsehen gesehen. Ja, aber das blieb ein frommer Wunsch. Der Kleine, Bülent, der hat nie was auf die Reihe gekriegt. 2 Ausbildungen geschmissen. Hm. Neuerdings macht er alle mit seinem Koran verrückt. Ja. Ja, seinen älteren Bruder hat er auch schon halb am Wickel damit. Obwohl der eigentlich gut in der Spur ist. Automech will nächstes Jahr heiraten. Meine Mutter hat ihren Infarkt nicht von nichts bekommen. Ja, das tut mir sehr leid. Ja, es geht ihr inzwischen wieder besser. Sie ist in einer Reha am Bodensee. Und Sie? Sie haben auch Familie? Ja, wir haben 2 Töchter. Beide noch in der Schule. Bei Ihnen läuft das wohl anders. Da ist das Gymnasium bestimmt Standard. Und nachher kriegt man sicher eine gute Stelle. Das Gespräch nahm eine Wendung, die Klein nicht behagte. Er versuchte, das Thema zu wechseln und nochmals über Nuffener zu sprechen. Frau Demirtok, eine Frage noch. Wissen Sie, wer Kims neuer Liebhaber war? Als Klein nach Ende des Schabbats auf einer Newsseite die Neuigkeiten des Tages abrief, war prompt eine Meldung aufgeschaltet, dass sich der bekannte Fernsehmoderator Roberto Müller vorläufig in Haft befinde. Angeblich habe er neulich vor Zeugen geäußert, dem Kim, diesem aufgeblasenen Sack, müsse man einmal den Fuß abstellen. Damit konnte auch der Strom für die Sendungsübertragung gemeint sein. Aber da nun wenige Tage später der Mann tot war und Müller scheinbar kein Alibi hatte, wurde es eben anders verstanden. Dann kam noch dazu, dass Lackpartikel, die man auf Kims Kleidung gefunden hatte, von Müllers Auto stammen könnten. Die Polizei hatte also den mutmaßlichen Täter gefunden. Zumindest war Laser aus dem Schussfeld. Eigentlich könnte Klein sich jetzt die Fahrt zu Kims früherem Schulkollegen Dominik Horny sparen. Aber er tat dies ja alles nur Laser zuliebe. Also machte er sich am Sonntagabend mit ihm auf den Weg nach Freienbach. Sag mal, Laser, kannst du mir noch ein bisschen mehr über diesen Dominik Horny erzählen? Ein kluger Kopf, wie die meisten dieser Klosterschüler. Aber das Geld ist ihm in den Kopf gestiegen. Hat zum Beispiel seiner Frau Livia einen weißen Cadillac aufgenötigt, obwohl sie lieber ihren Kleinwagen behalten hätte. Kennst du sie gut? Ja, sie ist Kundin bei mir. Das perfekteste Wesen, das ich je eingekleidet habe. Die Mutter ist Tochter eines Diplomaten aus Togo und der Vater kommt aus einer alten Schweizer Juristenfamilie. Dazu kommt, dass sie eine ausgezeichnete Architektin ist. Ah ja? Ja, spezialisiert auf Renovationen. Arbeitet hauptsächlich für ihren Bekanntenkreis. Kim hatte sie übrigens auch engagiert. Ah ja? So, hier sind wir. Danke. Gar nicht übel. Villa mit Seeblick. Wer hat, der hat. Allerdings. Ah, hallo, da seid ihr ja. Na, Laser? Wir haben uns ja eine Ewigkeit nicht mehr gesehen. Hallo, Dominik. Darf ich dir Rabbiner Klein vorstellen? Freut mich sehr. Ich bin Dominik. Gabriel. Aber kommt. Kommt doch rein. Wollen wir uns nicht hinaussetzen? Ja, gerne. Gerne. Und ganz sicher nicht zu trinken? Nein, nein, danke. Nein. Ja. Ihr seid also wegen Kim Nufener hier. Eine unglaubliche Geschichte. Dass der Müller ihn wegen der Konkurrenz für eine Sendung umgebracht haben soll. Wenn er es denn war. Ja, also einfach so nimmt die Polizei niemanden fest. Aber ihr wollt ja, wie ich verstanden habe, über Kim reden, nicht wahr? So ist es, besonders über seine Jugend. Oh, wir lernten uns im Kollegium kennen, als wir 12 waren. Er war intelligent, aber etwas faul damals. Extrovertiert. Aber kein Selbstdarsteller, wie viele dieser Showleute. Er liebte es eher, andere in Gespräche zu verwickeln. Der hatte einen regelrechten Sog. Man wollte ihm alles erzählen und er konnte zuhören. Kanntest du seine Familie? Flüchtig. Keine einfachen Verhältnisse, soweit ich mich erinnere. Der Vater hatte eine kleine Firma im Luzernischen, handelte mit Chemikalien oder sowas. Dann ging das Geschäft Bach ab und er wollte das Schalle in Grindelwald verkaufen, um die Firma zu retten. Das Schalle gehörte aber Kims Mutter. Die hatte es geerbt und die wollte nicht. Die Firma ging pleite und die Ehe in die Brüche. Der Vater starb bald danach. Es gab Gerüchte, dass es kein natürlicher Tod gewesen sei. Und die Mutter lebt inzwischen in Thailand. Unauffindbar, wie ich gehört habe. Ja, sie taucht immer mal wieder in der Schweiz auf. Man weiß nur nie, wann genau. Und ja, dann geht sie fast immer nach Grindelwald, obwohl sie noch eine kleine Wohnung in Sempach hat. Und über all die Jahre sind du und Kim ständig in Kontakt geblieben? Naja, ständig vielleicht nicht. Ich war nach dem Studium eine Weile in den USA, dann waren wir beide ziemlich busy. Er hat mit seiner Fernsehkarriere und ich beim Aufbau meiner Firma. Das war bei mir über einige Jahre ein 24/7-Job. Aber in letzter Zeit wurde der Kontakt wieder intensiver. Kann man so sagen. Ich glaube, dass Kim sich von seiner Workload etwas lösen wollte, indem er Kontakte von früher wiederbelebte. Wir unternahmen zusammen dies und das. Zum Beispiel letztes Jahr. Während meine Frau ihre Familie in Afrika besuchte, lud er mich zum Skifahren nach Grindelwald ein. Und du, Laser? Warst nicht dabei in Grindelwald? Skifahren? Ich? Gehört nicht zur karetischen Grundausbildung. Aber vielleicht sollten wir doch mal auf den eigentlichen Grund unseres Besuchs zu sprechen kommen. Dominik, kannst du uns erklären, was dieser Zettel hier soll? Zeig mal. Was ist mit all den durchgestrichenen Namen? Und wieso hat Kim um Domi H. einen Kringel gemacht? Woher hast du diesen Zettel? Ja, aus dem Chalet, in dem ihr eure Skitage verbracht habt, als Livia bei ihrer Familie in Togo war. Wo ist sie eigentlich jetzt? Bei einer Freundin, die ihr Schlafzimmer neu gestalten will. Zufrieden? Und was diesen Zettel da betrifft, ich will darüber nicht reden. Und Gabriel, ehrlich gesagt finde ich es etwas hinterhältig, mich unter dem Vorwand aufzusuchen, Nilbekims Jugend erfahren zu wollen. Und dabei habt ihr was ganz anderes im Fokus. Es tut mir leid, Dominik, entschuldige, ich verstehe deinen Ärger. Es stimmt, dass wir vor allem wissen möchten, was dieser Zettel bedeutet. Und natürlich musst du uns, wenn du nicht willst, nichts erzählen. Aber wir vermuten, dass du Dinge weißt, die eine Spur legen könnten zum Mord an Kim. Okay, sie haben zwar diesen Müller festgenommen, aber was, wenn er es nicht war? Kim war doch irgendeiner brisanten Sache auf der Spur. Also gut. Ihr müsst mir versprechen, alles, was ich euch jetzt erzähle, vollkommen von meinem Namen zu trennen. Gut, einverstanden. Gabriel, kann ich mich darauf verlassen? Ja, natürlich. Also, das Ganze geht in die Zeit zurück, als wir beide in der Klosterschule waren. Und es gab dort einen Lehrer. Das heißt, genau genommen einen Katechet, der auf seine höheren Weihen wartete. Ja, und? Und der sich, also, an Kim und an mir, er hat sich an uns vergriffen. Vergriffen? Ja, ich weiß, das klingt saublöd. Aber so sagt man. Vergriffen. Ich hatte eigentlich wie alle anderen Angst vor ihm, aber ich war plötzlich auch überrascht. Angezogen, überwältigt, als dieser strenge Mann plötzlich so sanft wurde und... Scheiße. Davon hat mir Kim nie etwas erzählt. Warum sollte er auch? Ich war der Einzige, mit dem er darüber sprach. Ich hatte einmal gesehen, wie der Lehrer ihm mit der Hand übers Haar fuhr. So hat es bei mir auch angefangen. Es war unser Geheimnis. Wir haben uns nie darüber Gedanken gemacht, ob auch andere betroffen waren. Es ging so fast das ganze Schuljahr, bis der Lehrer dann, Gott sei Dank, ans Priesterseminar wechselte. Diese Sache ruhte fast 20 Jahre lang, bis sie Kim vor einigen Monaten plötzlich wieder ausgrub. Er kam zu mir ins Büro und bat mich, mit ihm gemeinsam ein Statement zu veröffentlichen. Er wollte diesen ehemaligen Lehrer anklagen. Ich verstand überhaupt nicht, wieso er das jetzt nach all den Jahren plötzlich aus der Schublade holen und daraus eine Riesen-Story machen wollte. Traumata kommen zuweilen nach langer Zeit wieder zum Vorschein. Er hat gesagt, es habe ihn beschädigt. Und er habe erst jetzt erfahren, wie sehr. Inwiefern beschädigt? Kim war in psychiatrischer Behandlung. Ja. Ich denke ehrlich gesagt, Laser, das alles hängt irgendwie mit eurer Trennung zusammen. Also ich habe mich nicht von ihm getrennt. Er hat mich verlassen. Wie auch immer. Ich weigerte mich, mit ihm gegen den Lehrer vorzugehen. Stellt euch diese Aufmerksamkeit vor, die es gegeben hätte. Der erfolgreichste TV-Moderator des Landes und der Schweizer Jungunternehmer des Jahres outen sich als Missbrauchsopfer. Was hätte mir das gebracht? Außer ein Haufen Ärger. Na, für mich ist die Sache erledigt. Tempi passati. Ja, aber das war noch nicht alles, oder? Ja, na gut. Weil ich sah, wie Kim lädt, wollte ich Zeit gewinnen und bat ihn erst, die anderen Mitschüler zu kontaktieren. All die durchgestrichenen Namen. Ja. Jeden einzelnen. Und alle anderen wollten aber nichts von der Geschichte wissen. So sieht es aus. Kim hat mir das berichtet und von mir verlangt, dass ich ihn nun unterstütze. Ich musste ihm also definitiv sagen, dass er mit mir nicht rechnen konnte. Hat Kim dir das übel genommen? In gewisser Weise hat er mich verstanden, glaube ich. Aber er hat mir geraten, auch zu einem Psychiater zu gehen. Das hätte mir gerade noch gefehlt. Also stand er nur ganz allein da mit seinem Problem. Solche Situationen gibt es bekanntlich im Leben. Wie heißt denn der Lehrer? Was spielt das für eine Rolle? Es könnte sich immerhin um den Mörder von Kim handeln. wenn er diesen Lehrer mit seinen Vorwürfen konfrontiert hat und gedroht, sie öffentlich zu machen, dann... Das scheint mir alles doch sehr wolkig. Zudem weiß ich überhaupt nicht, ob er den Lehrer wirklich zur Rede gestellt hat. Nein, von mir kriegt ihr den Namen nicht. Ich verstehe das nicht. Wie kannst du einen so ekelhaften Typen auch noch schützen? Wenn du nicht an die Öffentlichkeit willst, dann kann ich das verstehen. Aber hier geht es immerhin um einen Hinweis in einer Mordsache. Niemand muss je erfahren, woher dieser Hinweis kam. Ach ja. Und wenn dieser Mensch wirklich Kims Mörder ist, muss ich dann nicht vor Gericht als Zeuge auftreten? Wie vertraulich bliebe das denn? Hör zu, Dominik. Eure Schule gab doch jedes Jahr diese Jahreshefte heraus, in denen jeweils alle Schüler und Lehrer des Jahrgangs aufgeführt sind. Kim hat die alle aufbewahrt. Wie viel Zeit würde es mich also kosten, aus diesen Heften den entsprechenden Lehrer herauszufiltern? Gut. Meinetwegen. Johannes Betschert. Was? Moment. Pater Johannes Betschert? Ja. Wieso kennst du den? Ja. Mit dem zusammen bin ich jahrelang in interreligiösen Kommissionen gesessen. Umso besser. Danke, Dominik. Wir werden das vertraulich behandeln. Versprochen. Gleich nach dem Besuch bei Hurny hatte Klein Betschart angerufen und um ein Treffen noch am nächsten Tag gebeten. So saß er nun, kurz nach 6 Uhr abends, im Zug nach Luzern. Rivka hatte er erzählt, er treffe einen Kollegen aus der interreligiösen Gesprächskommission zu einer Besprechung. Falsch war das ja nicht. Und Rivka fand die Angelegenheiten der Gesprächskommission nicht interessant genug, um nachzufragen, worum es ging. Hätte er ihr gesagt, was der Zweck des Gesprächs war, hätte sie ihn von der Reise abzuhalten versucht. Während der Fahrt durch den Zimmerbergtunnel dachte Klein an den Kurs zur jüdischen Ethik, den er am Morgen abgehalten hatte. Die Woche zuvor hatten die Studierenden nur über den Mord an Kim Nuffener sprechen wollen. Nun hatte er sich wieder dem Thema zugewandt, das er für diese Woche ursprünglich geplant hatte und über das er umfangreiches Material besaß. Es war eine der besonders verstörenden Geschichten der hebräischen Bibel. Sie erzählte von der Entführung und Vergewaltigung von Dina, der Tochter des Stammvaters Jakob, durch den Fürstensohn von Sichem, der so hieß wie seine Stadt. Die meisten Studierenden hatten diese Geschichte schon einmal gehört oder im Religionsunterricht behandelt. So, Nathalie, kannst du uns den Inhalt in kurzen Worten bitte nochmals zusammenfassen? Also, Sichem verliebte sich in sie und wollte sie nun plötzlich heiraten. Er bat deshalb seinen Vater, mit Jakob zu verhandeln. Der Fürst war bereit, Dinas Familie viel Geld zu bezahlen. Doch die Söhne von Jakob verlangten nur eins, dass sich alle Männer der Stadt beschneiden lassen, wie dies bei den Israeliten Pflicht war. Man muss dazu wissen, Jakob lebte mit seiner Familie in Kanaan unter lauter Andersgläubigen. Der Fürst und Sichem waren damit einverstanden. Oh, ich kann mir lebhaft vorstellen, wie seine Untertanen begeistert waren, als sie erfuhren, dass sie sich dieser Prozedur unterziehen mussten. Maja, wir verzichten auf Ihren Kommentar. Danke, Herr Rabbiner. Als die Männer nach der Beschneidung geschwächt, mit Schmerzen im Unterleib in ihren Häusern saßen, kamen Simon und Levi, zwei Brüder von Dina, in die Stadt und brachten alle um. Sie befreiten ihre Schwester und nahmen die Frauen und Kinder als Beute mit. Auf die Vorwürfe von Jakob rechtfertigten sich Simon und Levi mit der Frage, soll denn unsere Schwester zur Hure gemacht werden? Sehr gut, danke, Nathalie. Also, Maja, jetzt sind Sie dran. Wie schätzen Sie diese Geschichte ein? Also, mir scheint die Sache ziemlich klar. Ah ja. Ja, das ist echt brutal, was da Simon und Levi getan haben. Und hinterlistig. Der Fürst war ja bereit, alle Bedingungen zu erfüllen. Ehrlich gesagt, frage ich mich, was es da überhaupt noch zu diskutieren gibt. Ja, halt, ja. Halt. Ey, nicht so schnell. Mal grundsätzlich, ja? Warum ist eigentlich kein Mensch bereit, die Geschichte mal aus der Perspektive von Dina zu lesen? vergewaltigt. Und jetzt auch noch mit der Aussicht, ein Leben lang an ihren Vergewaltiger gekettet zu sein. Weil sich die beiden Patriarchen gütlich geeinigt haben. Ja, also man muss sich das mal vorstellen. Ohne, dass nur ein Gedanke daran verschwendet wird, wie sich die Frau dabei fühlt. Simon und Levi werden doch im biblischen Text nicht ohne Grund explizit die Brüder Dinas genannt. Die sind die einzigen, die sich um ihre Schwester Gedanken gemacht haben. Mhm. Und weil es scheinbar zur Befreiung nötig war, die Bewohner Sichems zu töten, haben sie es eben getan. Besser so, als ihre Schwester wie eine Hure enden zu lassen oder sie in einem üblen Handel zu verschachern. Übrigens, Herr Rabbiner, warum hat Jakob sich als Vater nicht für seine vergewaltigte Tochter stark gemacht, aber nachher seinen Söhnen Vorwürfe? Oh, Natalie, unsere Kampffeministin. Ach, komm, geht ja echt. Meine Liebe, das waren damals nun mal patriarchalische Gesellschaften. Da waren Frauen eben eines der Elemente in der Aushandlung der Machtstrukturen. Okay, wenn wir immer gesagt bekommen, das sei unsere heilige Schrift, warum reduzieren wir sie dann bei der erstbesten Gelegenheit auf ein beliebiges mittelöstliches Patriarchengeschwurbel? Danke, Maya. Ja, es ist tatsächlich die dominierende Meinung unter den Gelehrten, dass Simon und Levi sich eines fürchterlichen Verbrechens schuldig gemacht haben und ihr Vater allen Grund hatte, ihnen bis zu seinem Tod zu grollen. Doch ich habe euch hier noch einen Text mitgebracht, der im Sinne der Schwester argumentiert. Ein Gedicht des berühmten hebräischen Dichters Shaul Tschernichowski, Parashat Dina. Darin rechnet Dina mit ihrer Familie ab und feiert ihre beiden Brüder, die Mörder von Sichem, als ihre Befreier. Ich gebe es euch mal mit. Bitte lest es bis zum nächsten Mal. Und ich freue mich auf einen weiteren angeregten Disput. Hier. Danke. Ja, bestimmt irgend so ein Chauvinist. Einfach feministisch gedreht. Für mich ist und bleibt das ein lupenreiner Ehrenmord. Es war ein schöner, kühler Herbstabend und Klein war früh genug dran, um zu Fuß zu Betscha zu gehen. Den Weg kannte er, auch wenn er noch nie bei ihm gewesen war. Betscha wohnte an der Bruchstraße, gleich neben der Luzerner Synagoge, einem in die Häuserzeile gebauten, recht wuchtigen und etwas düsteren Gebäude, das die Gemeinde vor über 100 Jahren vom Erbe eines Herrn Kroner gebaut hatte. Heute war die Gemeinde ein Schatten ihrer guten Tage, Opfer ihrer jahrzehntelangen religiösen Verhärtung, mit dem Resultat, dass immer mehr einheimische Juden ihr den Rücken kehrten und neue nicht hinzukamen. Auf Kleins Läuten hin surrte der Türöffner des älteren Mehrfamilienhauses, in dem Betschart wohnte. Klein stieg die Treppe hoch zum ersten Stock, wo Betschart in der Tür auf ihn wartete. Betscharts Wohnung war vollgestellt mit Umzugskisten, säuberlich zugeklebten Kartons, mit Büchern gefüllten Bananenkisten, die Möbel waren auseinandergenommen, das Licht strahlte aus nackten Glühbirnen. So, in der Küche können wir noch Platz nehmen. Bitte. Danke. Immerhin habe ich Ihnen einen koscheren Wein besorgen können. Ah, nett. Sie dürfen ihn gleich selber öffnen. Ja, darf man fragen, wo Ihre neue Bleibe sein wird? Ja, im Kloster Engelberg. Im Kloster? Mhm. Das heißt, Sie werden das Priesterseminar verlassen? So ist es. Übermorgen kommen die Leute vom Brockenhaus und holen alle meine Sachen ab. Dann setze ich mich in die Zentralbahn, fahre ins Klosterdorf und werde Bruder Johannes. Bruder Johannes. Ja, und dort werde ich mich in der Bibliothek nützlich machen. Ich werde auch aus unserer Kommission austreten. Oh, schade. Ja. Aber sagen Sie mir doch, was führt Sie zu mir? Nichts Religiöses. Es geht um den Tod von Kim Nuffener. Vielleicht wissen Sie aus den Medien, dass ich der Letzte war, der ihn lebend sah. Ja. Sie waren doch einmal sein Lehrer, nicht wahr? Ja, in meinem Jahr als Katechet an der Klosterschule. Ich möchte das mehr über ihn erfahren, auch über seine Zeit als Jugendlicher. Naja, ich weiß nicht, ob ich da der Richtige bin. Wie gesagt, ich kannte ihn nur dieses eine Jahr und er war einer von über 20 Schülern, die ich damals unterrichtete. Ja, aber man sagte mir, Sie hätten Kim besser gekannt als die anderen Schüler. Was meinen Sie damit? Ihn und einen weiteren Schüler, Dominik Kurni. Worauf wollen Sie hinaus? War Klein denn von allen guten Geistern verlassen? Nur um Insiderwissen zu demonstrieren, legte er dem Mann, der immerhin der Mörder Kims sein konnte, den Namen von Kims Kollegen auf den Tisch, dem er geschworen hatte, ihn ungenannt zu lassen. Er griff nach seinem Weinglas und nahm einen großen Schluck. Verzeih. Nun, wie ich sehe, Herr Rabbiner, Sie haben sich bereits ein Bild gemacht. Warum Sie dann noch zu mir kommen, weiß ich zwar nicht genau, aber gut, wir können offen sprechen. Auf die Idee, unter Mordverdacht zu stehen, schien Betschart gar nicht zu kommen. Vor einigen Wochen kam Kim Nufener zu mir, ohne sich anzumelden. Einfach so stand er eines Tages vor der Tür. Er war vollkommen außer sich und ehrlich gesagt, ich wusste sofort, weshalb er gekommen war. Seit 20 Jahren hatte ich auf diesen Tag gewartet. Ja, ich hatte Angst davor. Sie waren sich also die ganzen Jahre immer bewusst, was Sie den beiden angetan haben? Irgendwie, ja. Aber heute kann ich viel besser einordnen, was damals vor 20 Jahren geschah. Aha. Ja, ja. Schauen Sie, ich war damals in einer persönlichen Krise. Nachdem ich sehr darauf gehofft hatte, eine Professur an einer kirchlichen Hochschule in Deutschland zu erhalten, wurde ich dann auf der Zielgeraden ausgebremst. Ah. Und plötzlich fand ich mich zwischen halbwüchsigen Rangen wieder, die sich für das, was ich ihnen beibringen wollte, kaum interessierten. Und ich fürchtete, das würde für den Rest meines Lebens so bleiben. Hm. Aber da waren in meiner Klasse diese beiden Jungen, Kim und Dominik. Ich bemerkte sofort, dass das zwei besondere Persönlichkeiten waren. Ich spürte eine Seelenverwandtschaft. Seelenverwandtschaft? Gut, ja. Ich suchte auch den körperlichen Kontakt. Mhm. Natürlich wusste ich, dass das verboten war, aber gerade sich über Konvention hinwegsetzen zu können, das verband uns, also Sie und mich. Das redete ich mir jedenfalls ein. Damals hatte mir das geholfen und ich meinte, dass es auch für Sie eine schöne oder zumindest aufregende Erfahrung war. Dann bekam ich meine Stelle am Priesterseminar und ich konnte die Schule verlassen. Und damit waren Sie fein raus? Die ganze Geschichte hat mich lange gar nicht belastet, Das muss ich zugeben. Ich habe es zwar gebeichtet, aber ohne wirkliche Schuldgefühle. Und über die Jungen habe ich mir weiter keine Gedanken gemacht. Ich bin in meiner Tätigkeit regelrecht aufgegangen und habe mich, wie Sie wissen, für das christlich-jüdische Miteinander eingesetzt. Ich fühlte mich erfüllt. Ja, ja. Erst als vor einigen Jahren diese Missbrauchsfälle der katholischen Kirche ausgegraben wurden, habe ich angefangen, mir zu überlegen, ob mir etwas Ähnliches vorzuwerfen ist, ob ich, ohne es zu wollen, zwei Jugendliche beschädigt habe. Und zu welchem Schluss sind Sie denn gekommen? Nun, an der Oberfläche war meine Welt weiter in Ordnung. Ich hörte zwar von Erwachsenen, die nie darüber hinweggekommen sind, aber ich war mir sicher, dass ich mich in Dominik und Kim nicht getäuscht hatte. Sie bestätigten ja alle Hoffnungen, die man in sie gesetzt hatte. Sie wurden berühmt, wurden Könner ihres Fachs. Also, so sagte ich mir, besonders gelitten haben sie offensichtlich nicht. So. Unterschwellig wusste ich natürlich, dass Erfolg noch lange kein Ausweis für einen ausgeglichenen Gefühlshaushalt ist. Hm. Und als dann Kim plötzlich vor mir stand, zitternd vor Wut, da wurde mir einiges klar. Ich spürte tief in mir einen Stich. Ah ja. Ja, instinktiv wusste ich, dass ich mich jetzt nicht herausreden konnte. Das wäre genau die Masche, die ich bei anderen immer verabscheut habe. Wenn ich der Bezeichnung Christ, die ich stolz vor mir hertrage, wirklich gerecht werden wollte, dann hieß das auch Demut vor denen ich schuldig geworden war. Lieber Herr Böttschert, das riecht alles ein bisschen nach Strategie. Nein, nein, überhaupt nicht. Wäre auch gar nicht möglich gewesen. Kim forderte nämlich von mir, innerhalb von 3 Monaten von allen beruflichen und öffentlichen Funktionen zurückzutreten. Falls ich dem nicht nachkäme, würde er an die Öffentlichkeit gehen. Und? Ich sagte damals nichts. Wahrscheinlich hätte er mir auch gar nicht zugehört. Er war viel zu erregt. Aber innerlich gab ich ihm recht. Und plötzlich spürte ich eine Erleichterung, als habe man einen großen Stein von meiner Brust genommen. Ich leitete meinen Wechsel ein vom Vizerektor des Priesterseminars zum Hilfsbibliothekar im Kloster Engelberg. Oh, welche Demut. Ja, ich kann Ihnen sagen, das war gar nicht so leicht. Ah ja, und Kim wusste das? Noch nichts Genaues. Ich habe ihm kurz nach seinem Besuch einen Brief geschrieben, in dem ich ankündigte, dass ich Konsequenzen aus meinem Vergehen ziehen und mich aus dem öffentlichen Leben verabschieden werde.